Deswegen, diese Welt hat sich verändert. Sie ist zu dem geworden, was sich keiner vorgestellt hat. Keine Hoffnung für die Menschen, nur noch Armut und Leid. Es gibt nur zwei Gesellschaften, nur noch Arm oder Reich. Ich geh nach draußen, schau nach oben, es regnet mal wieder. Und im TV läuft die nächste Drohung von Al-Qaida. Ich geh zum Supermarkt rüber, ich hol mein Portemonnaie raus. Es ist nichts drin, außer Luft, Mann, ich will fort, geh raus. Aus diesem Leben ohne Träume, aus der Realität. Doch ich mach mir keine Hoffnung, es ist eh schon zu spät. Man hat uns den Mut genommen, an die Träume zu glauben, die wir mal hatten, die wir hatten. Niemand schwingt über sein Schatten. Es ist uns selbst überlassen, unser Leben zu leben. Doch pass auf, denn das Leben ist ein Geben und Nehmen. Manche geben und nehmen und manche nehmen zu viel. Dann kriegen sie etwas gegeben, wie das Leben halt spielt. Was ist nur los mit der verfluchten Welt? Hier regiert eigentlich nur Geld. Was ist nur los mit der Menschheit? Es gibt zu wenig Weisheit, alle sind's leid. Ja. Was ist nur los mit der verfluchten Welt? Hier regiert eigentlich nur Geld. Was ist nur los mit der Menschheit? Es gibt zu wenig Weisheit, alle sind's leid. Yeah, Koto, er war Scrot, mit Matthios am Start. Einigkeit und Recht und Freiheit, oder wie war das noch? Ich bekomm davon irgendwie nix mit in meinem Loch. Egal wo du hingehst, einer steht immer über dir und zeigt auf dich und du wirst verurteilt, als wärst du vor Gericht. Hier, yeah. Du musst dich durchsetzen, durchkämpfen, keine Furcht kennen. Lass es nicht brechen, lass vor Problemen nicht wegrennen. Steh dein Mann, sag was du denkst und mach, dass es jeder hört. Sag, wann du es denkst, egal ob es jemand stört. Den anderen ist es ja auch egal, was sie alles so sagen. Da entstehen auch keine bösen Gesichter oder irgendwelche Fragen. Da kommt der Spruch, du bist Deutschland, ey, was soll denn der Scheiß? Die Politiker versauen alles, egal was es ist. Und jetzt reicht, heb deine Faust und lass es raus. All deine Gedanken, zeig den Track deinen Eltern, Onkeln und Tanten. Sie sollen mitmachen, damit wir ein freies Deutschland kriegen. Und nur so schaffen wir irgendwann auf der ganzen Welt Frieden. Denn so kann es nicht weitergehen. Hier eine Bombe, da ein Schuss. Wenn wir alle zusammenhalten, ist auch bald. Damit Schluss, die ganzen Soldaten raus. Aus den ganzen Entwicklungsländern. Lass uns nicht noch mehr wertvolle Menschenleben verschwenden. Denn das sind nur Menschen, die haben damit nichts zu tun. Und nur wegen paar tausend Euro sollen sie für immer unter der Erde ruhen. Das kann nicht wahr sein, nein, so darf es nicht weitergehen. Und Deutschland sollte anfangen, dafür langsam mal gerade zu stehen. Leute, das ist wie bei Ersan und Kul Savasch, all for one, hebt eure Faust und folgt uns. Nur so schaffen wir ein freies Deutschland und eine ganze freie Welt. Komm schon! Erfolg wird nur an Geld gemessen, viele sind von Geld besessen. Doch zwei Ecken weiter träumen andere von was zu essen. Wie kann das sein, dass das Geld so schlecht verteilt ist? Und jeder, der hier Sorgen hat, den Kummer in sich reinfrisst. Hört wie viele Menschen in Afrika so krepieren. Irre, was für Typen Weltmächte so regieren. Pervers, was die Forscher so experimentieren. Verrückt, was die Firmen an die Kunden ausprobieren. Mann, Mann, ich glaub's nicht, dass es so weitergehen kann. Weil ich vor lauter Lügen kaum noch stehen kann. Mann, sag mir ins Gesicht, dass sie da oben noch was anderes treibt, macht Gier, Geld, Sucht und Neid. Sag mir ins Gesicht, sag mir es ins Gesicht, sonst glaub ich's dir nicht, glaub's dir nicht, yeah. Matthiose, Koto, Everscrot.